Zeugin Danuta Cech, Polen, Historikerin, 43 Jahre, 138. Verhandlungstag, 19.02.1965. Verstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Czy zgadza się Pani z tym, że Pani zeznanie będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowej? Proszę. Bitte. Frau Zeugin, Sie sind in Auschwitz. Ist es richtig, dass Sie dort Mitarbeiterin in dem Museum sind? Proszę Pani, Pani jest w Oświęcimie. Czy to zgadza się rzeczywistością, że Pani tam jest współpracownikiem muzeum? Tak jest. Jawohl. Ja. Sind Sie auch beteiligt an der Herausgabe der sogenannten Hefte von Auschwitz? Czy Pani również współpracuje przy wydawaniu tak zwanych zeszytów oświęcimskich? Tak jest. Jawohl. Ja. Frau Zeugin, ist es richtig, dass das Kalendarium, was in diesen Heften abgedruckt ist, insbesondere die Eintragung über Einlieferung in den Strafbunker Block 11 und die Erschießungen an der Schwarzen Wand, auf Urkunden beruhen, die im Zeitpunkt der angegebenen Ereignisse entstanden sind? Proszę Pani, czy to jest prawdą, że kalendarz, który jest zawarty w tych zeszytach oświęcimskich, dotyczący osadzenia w bunkrze do bloku 11 i dotyczący rozstrzeliwań przy ścianie śmierci, oparte są, te dane, które Pani wzięła na ten temat, oparte są na dokumentach, które powstały w tym czasie, kiedy te wydarzenia miały miejsce? Tak jest. Jawohl. So ist es. Trifft das auch zu für das Kalendarium, soweit es sich mit der Aufnahme von Häftlingen in das Konzentrationslager sowie die Zuteilung von Häftlingsnummern bezieht. Czy to jest prawda, proszę Pani, że ten kalendarz dotyczy problemu przyjmowania więźniów do obozu i przydzielania im poszczególnych numerów? Tak jest. Jawohl. Kann man mit anderen Worten das Kalendarium als eine Zusammenstellung von zuverlässigen, urkundlich belegten Daten ansehen? To znaczy, czy można uważać, że ten kalendarz jest zestawiony, jest pewnego rodzaju zestawieniem opracowanym na podstawie wiarygodnych danych materiałów dowodowych, materiałów dokumentalnych? Tak jest. Jawohl. So ist es. Nun, Herr Rechtsanwalt Erhard, Sie haben insbesondere wissen wollen, die Eintragung im Heft 2, 89 bis 118, Heft 3, 47 bis 110 und Heft 4, 64 bis 111. Das ist das Kalendarium. Und was wollten Sie da von diesem Kalendarium insbesondere festgestellt wissen? Dabei wollte ich, nachdem die Aussage, so wie sie jetzt gemacht ist, vorliegt, nur einen Verlesungsantrag stellen. Ich habe beantragt, dann, wenn das so ist, wenn diese Aussagen bestätigt, diese Vermutung von mir durch die Zeugin bestätigt würde, dann bestimmte Seiten zu verlesen. Das habe ich unter der Ziffer 2 und 3, Ziffer 2 aufgeführt in meinem Beweisbeschluss. Ja. Also im Heft 4 wollten Sie verlesen haben auf Seite 64 die erste und zweite Eintragung unter dem 6.1.43. Also mit den dazugehörigen Anmerkungen 1 und 2. Auf Heft 4, Seite 64, die erste und zweite Eintragung unter dem 6.1.43. To dotyczy zeszytu czwartego, na stronie 64, pierwsza i druga notatka, data 6.1.43. Ja, wollen wir das dann gleich verlesen? Ja, um der Zeugin eine Möglichkeit zu bieten, dazu Stellung zu nehmen. Ja, bitte schön. Die Zeugin hat das in Polnisch. Sie hat es in Polnisch vorliegen. Ja, also Frau Zeugin, dann brauchen wir das vielleicht nicht vorzulesen. Sie können uns aber sagen, wenn Sie die Eintragung haben. Diese Eintragung beginnt mit den Worten nach dem Morgenappell und dem Befehl Arbeitskommando formieren und endet mit unter 1 und 2. Nein, unter dem 6.1. heißt es doch hier. Nein, Land gesagt, vom 6.1. sind doch hier verschiedene Eintragungen. Eintragungen für unter dem 6.1. meine ich. Also die beiden in Kleindruck wiedergegeben habe ich nicht beantragt. Zu verlesen sind für uns hier meines Erachtens unerheblich. Aha. Und dazu wollen Sie die beiden Anmerkungen. Und dazu die auch da vermerkten Anmerkungen, es ist 1 und 2. Ja. Also weiß die Zeugin, worum es sich handelt. Diese Eintragung nach dem Morgenappell und dem Befehl Arbeitskommando formieren. Ja. Dann der zweite Absatz, auf dem Hof von Block 11 wurde an der Todeswand 15 aus dem Bunker Block 11 ausgesuchte Häftlinge erschossen. Die dort vorher untergebracht wurden, ja. Was? Die? Die dort vorher untergebracht wurden. Nein, das steht hier nicht dabei. Naja, ist egal. Und dann heißt es, Anmerkung 1, fängt an mit unter den im Bunker eingesperrten befanden sich die Häftlinge aus Block 7. Mutika. Ja. Prosla Motika, ja. Ja. Und endet der erste Absatz mit dem Hefte von Auschwitz Nummer 1, Textreproduktion des Bunkerbuchs 1, 103 bis 105. Jawohl. Und die zweite Anmerkung beginnt mit den Worten, siehe Heft von Auschwitz Nummer 1, Textproduktion, und endet mit den Worten, in den Häftlingskrankenbau überstellt worden sein. Ja. Ja. Kann die Zeugin uns Angaben machen, wie dieser Teil der Auschwitz-Hefte entstanden ist und wo, aufgrund welcher Urkunden dieser Teil beruht. Czy pani może nam powiedzieć, w jaki sposób powstały te obie notatki i na podstawie jakich dokumentów pani wtedy doszła do tego, a nie innego wniosku? W obozie ten dzień przez więźniów był nazywany wielką rozwałką. Im Lager wurde dieser Tag als eine große Liquidierung bekannt. Woher weiß die Zeugin das? Skąd pani to wie? Tak zeznawało bardzo wielu więźniów. So haben viele, sehr viele Häftlinge berichtet. Podczas procesu byłego komendanta obozu Hesse. Und zwar während des Prozesses gegen den ehemaligen Lagerkommandanten Höss. Ja, haben Sie auch irgendwelche schriftlichen oder gedruckten Unterlagen für diese Feststellung? Czy oprócz tego ma pani jeszcze pisemne, jakieś drukowane dane na ten temat? Jest wyjaśnienie autorów komentarza do książki Bunkra. Es gibt Erklärung der Verfasser de Kommentare zum Bunkerbuch, że tych 15 więźniów tak. zabranych z adnotacją, że przekazani są do szpitala, że zostało rozstrzelanych. Darüber, dass diese 15 Häftlinge, die, von denen ein Vermerk vorhanden ist, dass sie ins Krankenhaus überstellt wurden, tatsächlich erschossen wurden. Poza tym mam relację pisemną więźnia, który przeżył ten fakt. Darüber hinaus habe ich noch eine schriftliche Bestätigung von einem Häftling, der diesen Tag überlebt hat. Und wie heißt er? Jak on się nazywa? On się nazywa Henryk Szklasz. Henryk Szklasz. Würden Sie mal buchstabieren? Heinrich Emil Nordpol Richard Y. Kaufmann, Siegfried Zeppelin. Ich weiß. Czesław Jaworski. Der Name ist Czesław Jaworski. Soll ich buchstabieren? Ja, bitteschön. Vorname. Cäsar Zeppelin, Emil, Siegfried, Ludwig, Anton, Wilhelm, Czesław. Dann der Name Julius Anton Wilhelm Otto Richard Siegfried Kaufmann Ida. Jaworski. Ja. Opis doktora Jaworskiego był wówczas na prawach rękopisu. To było jego wspomnienie z obozu. Die Erklärung von Dr. Jaworski war damals noch als handschriftliche Arbeit. Das waren seine Erinnerungen aus dem Lager. Ich bin nicht sicher, also ich möchte das vorwegnehmen, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass diese Arbeit von ihm, seine Erinnerungen zur Zeit, bereits als gedrucktes Werk in Polen erschienen ist. Dann wollte der Herr Rechtsanwalt Erhard noch wissen, die beglaubigten Fotokopien. Das ist bereits verlesen worden am 12. Februar 65, ja? Und zwar, das geht hier nicht um die Auschwitz-Hefte. Aber der Herr Rechtsanwalt Göllner hatte in einem Antrag vom 11.07.64 noch beantragt, in dem Kalendarium vom Auschwitz, Heft 3, zu verlesen, und zwar am 15., 16. und 18. Dezember, bis zum 30. Dezember, und wollte festgestellt wissen, aufgrund welcher Unterlagen diese Aufzeichnungen entstanden sind. Ja? Also darf ich wiederholen, Heft 3? Moment, einen kleinen Moment, ich muss es selbst mal heraussuchen. Das ist Heft 2, 3. Tschechien. Das brauchst du ja. Also Heft 3, Dezember. Und zwar am 15. Dezember fängt es an. Am 15. Dezember, ja. Und hört auf am 30. Dezember. Aber ich glaube, Herr Präsident, dass Herr Rechtsanwalt Göllner da nur bestimmte Eintragungen meint. Das sind ja mehrere Eintragungen an einem Tag. Ja, Herr Rechtsanwalt, bitte? Ich hatte den Antrag gestellt wegen dieser berühmten Weihnachtsselektion. Ja. Und bitte den Herrn Präsidenten, die gleiche Frage an die Zeugin zu richten, wie eben im Falle Erhard. Ja. Also, Frau Zeugin, würden Sie uns bitte sagen, ob die Eintragungen in Heft 3 der Auschwitz-Hefte vom 15. bis zum 30. Dezember ebenfalls auf Urkunden beruhen, die sorgfältig überprüft sind und die einen tatsächlichen Hergang, die an diesen Tagen schildern. Proszę pani, czy te dane, które są podane w zeszycie trzecim i te adnotacje, które się zaczynają od 15 grudnia i kończą się 30 grudniem, czy pani może nam powiedzieć, czy one wszystkie te notatki były po dokładnym sprawdzeniu wiarygodności i na podstawie dokumentów stwierdzone i na jakiej, czy nie? Tutaj chodzi o selekcję. Geht es hier um eine Selektion? Ja, es geht um eine Selektion, die im Krankenbau durchgeführt worden sein soll, und zwar um die Weihnachtsfeiertage. Proszę pani, tak, tu chodzi o selekcję, która miała być rzekomo przeprowadzona na bloku Izby Chorych i mianowicie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Do 15 grudnia. W książce, tak zwanym Totenbuch, w książce trupiarni, tak, widniały przy selekcjach wpisy Szpila. Szpila? Tak. Bis zum 15. Dezember sah man bei allen Eintragungen im Totenbuch ein Vermerk Szpila. Po 15 grudnia, czy ponad po 12 grudnia, tych adnotacji nie ma. Nach dem 15. Dezember gibt es keine Vermerke solcher Art. Was soll das heißen? Spieler, das ist Einspritzung. Einspritzung. Aha. Einspritzung, das ist ein Lagerausdruck. Abspritzung, wirklich. W obozie nie było epidemii. Im Lager gab es keine Epidemie. Epidemia tyfusu została opanowana z końcem sierpnia 1942 roku. Typhus-Epidemie wurde Ende August 1942 bereits liquidiert. Mimo to śmiertelność była duża. Trotzdem war die Sterblichkeit sehr hoch. Spowodowana właśnie selekcjami na szpilowanie fenolem. Und das wurde hervorgerufen eben durch die Selektionen der Häftlinge, die für Phenolspritzen vorgesehen wurden. Po 12 grudnia w dalszym ciągu były szpilowania, ale nie są odnotowane. Nach dem 12. Dezember sind ebenfalls Abspritzungen, aber sie wurden nicht vermerkt. Jednak można to udowodnić, zwłaszcza jeśli chodzi o selekcje przeprowadzane w bloku 28. Das kann man jedoch beweisen, besonders wenn es sich um die Selektionen handelt, die auf dem Block 28 vorgenommen wurden. Jeśli więzień umierał w bloku 28, ma napisane zawsze numer izby chorych. Wenn ein Häftling auf dem Block 28 verstorben war, war immer dort die Nummer der Krankenstube. Jeśli więzień był zabijany fenolem, jest pisane tylko Block 28. Und wenn der Häftling mit der Spritze getötet wurde, stand lediglich dahinter Block 28. Ja. To była podstawa. Das war die Grundlage. Aby przyjąć informacje więźniów, że w grudniu, w okresie Bożego Narodzenia, w dalszym ciągu były przeprowadzane selekcje. Das war die Grundlage dafür, die Berichte der Häftlinge entgegenzunehmen, darüber, dass die Selektionen im Dezember weiterhin stattgefunden haben, und zwar in der Zeit um die Weihnachtsfeier. Ja, aber nun fällt mir auf, dass gerade um die Zeit der Weihnachtstage lediglich eine Selektion in dem Kalendarium enthalten ist, nämlich die am 24. Dezember. Und da heißt es, ein SS-Arzt führte eine Selektion unter denjenigen Häftlingen durch, die sich im Häftlingskrankenbau in Block 20 des Stammlagers befanden und wählte 37 Kranke aus. Am gleichen Tag wurden diese durch Phenolinjektion direkt ins Herz getötet. Ja. Es ist in diesen Weihnachtstagen, um die es uns hauptsächlich jetzt geht, am 23. Dezember eine Selektion eingetragen im Block 20 durch einen SS-Arzt. Am 24. eine Selektion eingetragen durch einen SS-Arzt. Am 25. weder in der ersten noch in der zweiten Eintragung ist etwas von einer Selektion die Rede. Am 26. wird nicht davon gesprochen. Am 27. nicht. Am 28. nicht. Am 29. nicht und da hört es überhaupt anscheinend auf. Am 30. ist das Wort Selektion wieder zu finden. Więc proszę Pani, 23 grudnia jest selekcja na bloku 20 zanotowana. 24 jest selekcja, którą przeprowadzał SS-lekarz. 25. Później 26, 27, nie ma nic, 28 nie ma nic, 29 nie ma nic i 30. Pani to ma wszystko. Tak. Ja. Ist das richtig so? I tak jak to jest, rzeczywiście. Tak. Entspricht das Ihren Feststellungen aufgrund des Ihnen vorliegenden Materials in der Urkunde? I rzeczywiście to odpowiada rzeczywistości na podstawie tych dokumentów i materiałów, które Pani ma do dyspozycji. Tak. Ja. Ja. Wenn das richtig wäre, was Sie eben sagen, könnte also weder am 24. Dezember noch in den nachfolgenden Tagen eine Selektion durch den Angeklagten Claire ohne Anwesenheit eines Arztes nicht stattgefunden haben. Ich würde vielleicht vorschlagen, ehe diese Frage in dieser Form an die Zeugin gestellt wird, sie zu fragen, wie es mit den Selektionen war, die der Sanitätsdienst gerade gemacht hat. Ja, denn bei dieser fraglichen Selektion, um die es uns hier geht, ja, wird ja behauptet, dass der Arzt nicht da war, ja, und dass es der Sanitätsdienst gerade alleine gemacht, ja, hat. Die Eintragungen im Kalendarium beziehen sich nur auf Selektionen, die ein SS-Arzt gemacht, ja, hat. Ich möchte anregen, dass die Zeugin gefragt wird, ob die Eintragung SS-Arzt auf einer Nachprüfung beruht durch die Zeugin, dass aufgrund, ja, Aussagen oder immer der Arzt war, oder ob sie einfach geschrieben hat, SS-Arzt. Wir werden schon darauf hinkommen, wenn wir sie so fragen, wie wir sie gefragt haben. Also zunächst einmal die Frage, ob diese Eintragungen stimmen und ob es aufgrund dieser Eintragungen möglich wäre oder unmöglich wäre, dass in den Tagen vom 24. bis 26. Dezember auch noch eine Selektion durch den Angeklagten Claire durchgeführt worden wäre, ohne dass ein Arzt dabei zugegen gewesen sei. Proszę pani, czy jeżeli to jest tak prawdą, to co pani poprzednio powiedziała, znaczy, że to jest oparte na dokumentach. Czy jest możliwe, czy też jest niemożliwe, żeby w okresie czasu między 24 a 26 grudniem była dokonana selekcja przez oskarżonego Klera bez udziału jakiegokolwiek lekarza SS? Czy pani to wyklucza? Nie wykluczam. Das schließe ich nicht aus. Und warum nicht? A dlaczego nie? Dlatego, że w książce trupiarni są więźniowie, którzy w tym czasie figurują jako zmarli. Weil in dem Buch der Leichenhalle Häftlinge aufgeführt werden, die in dieser Zeit gestorben sind. Ponieważ to są mniejsze liczby poniżej 30. Weil das kleinere Zahlen sind, also kleinere Mengen unter 30, ja nie przyjęłam ich jako selekcję. Hab ich sie nicht als Selektion bewertet. Przeprowadzoną przez lekarza SS. Als solche Selektion, die von einem SS-Arzt durchgeführt wurde. Poza tym chciałam wyjaśnić, że w kalendarzu wydarzeń obozowych lekarz SS nie oznacza żadnego konkretnego człowieka. To jest ein symbol. Darüber hinaus wollte ich Ihnen Folgendes erklären. Im Kalendarium der Ausdruck SS-Arzt bedeutet keinen bestimmten Menschen, sondern es ist ein Symbol. To mógł być każdy ze służby sanitarnej. Das könnte jeder gewesen sein, der zu dem Gesundheitsdienst gehörte. Also auch ein SS-Dienstgrad. Also auch ein SS-Dienstgrad. To znaczy każdy SS-owy Sanitätsdienstgrad. Każdy sanitariusz SS. Ja. Herr Rechtsanwalt Göllner, sind noch Fragen zu stellen? Frau Zeugin, ist es richtig, dass Sie diese gleichinhaltliche Erklärung in einer Fußnote in dem Kalendarium irgendwo festgehalten haben? Ich finde sie im Moment nicht. Ich habe sie aber irgendwann einmal gesehen. Czy to jest prawdą, że gdzieś, ja nie pamiętam teraz w jakim miejscu, jest tego rodzaju adnotacja, właśnie to, co pani powiedziała w kalendarium, w kalendarzu? To, co powiedziała? Czy jest taka adnotacja? Tak. Nie, nie ma. Nein, da ist nichts. Herr Rechtsanwalt Erhard, hatten Sie noch eine Frage? Keine Frage mehr. Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage. Die Zeugin hat auf Ihre Frage, ob das Kalendarium als eine Zusammenstellung urkundlicher Daten angesehen werden könne, mit Ja geantwortet bezüglich bestimmter, in dem Beweisantrag von Herrn Kollegen Erhard, bestimmter Komplexe. Ich bitte Sie, die Zeugin zu fragen, ob das auch gilt, bezüglich des Auschwitz-Heftes Nummer 7, Seite 87. Dort ist eine Eintragung unter Das Datum ist nicht genau festzustellen. 4.1944. Liegt Ihnen das Ausschussheft vor, über Sie? Vielleicht hat es der Herr Ergänzungsrichter. Darf ich schon übersetzen? Sie dürfen übersetzen, aber ich möchte zunächst noch einmal von dem Herrn Steinacker die Fundstelle angegeben wissen. Seite 7. Seite 7 oder 87? Seite 87, verzeihung. Nummer 87. Ja. Fragezeichen 4.1944. Und was wünschen Sie da festgestellt zu wissen? Da steht folgende Notiz. Um die Spuren der vergangenen Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz I zu verwischen, verwandelte man das alte Krematorium Nummer 1 in einen Luftschutzbunker und demontierte die schwarze Todeswand, die sich auf dem Hof von Block 11 befand. Der Sand vor der Todeswand wurde hinausgefahren. Ich möchte also wissen, ob diese Notiz ebenfalls auf entsprechenden Urkunden beruht. Ja, und wollen Sie auch gleichzeitig wissen, ob diese Tätigkeiten im April 1944 erfolgt sind? Das ergibt sich ja daraus, denn die Notiz ist ja unter dem April 1944 eingetragen. Ja. Wenn die eine Eintragung auf Urkunden beruht, dann auch nur das andere. Das ist ja angegeben bei der Eintragung, Herr Präsident, unter Anmerkung 54. Das Material der Widerstandsbewegung im Lager. Band 7, Seite 433. Also, Frau Karkajew, wenn Sie so liebenswürdig wären. Ja, ich habe schon. Sie haben schon. Ja. Proszę Pani, w numerze 7 zeszytów oświęcimskich na stronie 87 jest podane, żeby zniszczyć i zniwelować ślady, zostały zmienione, przebudowane stare krematorium bunker przeciwgazowy, przeciwlotniczy. Została zerwana ściana śmierci i piasek został wywieziony. Po to tylko, żeby usunąć ślady przestępstw, które tam były dokonane. Teraz odnotacja do tego powiada, że to zostało stwierdzone na podstawie dokumentów ruchu oporu w obozie, materiałów zebranych. Czy to odpowiada rzeczywistości? Tak, to jest meldunek wysłany z obozu do Krakowa. Ja, das war eine Meldung, die aus dem Lager nach Krakau gegeben wurde. Ja, bitte? Ja. Nach Krakau gegeben würde, noch während des Bestehens des Lagers Auschwitz. To znaczy wtedy, kiedy obóz jeszcze istniał. Tak jest. Wszystkie materiały dotyczące ruchu oporu pochodzą z okresu, kiedy obóz istniał. Wszystkie zostały skierowane do Krakowa. W Krakowie były przechowane i w tej chwili my mamy prawie że komplet, bo tam niektórych meldunków prawdopodobnie brakuje. Alle die Unterlagen, die Materialien, die Angaben und Meldungen, die von der Untergrundbewegung nach Krakau geschickt wurden, die stammen alle aus der Zeit des Bestehens des Lagers. Sie wurden damals nach Krakau geschickt, dort aufbewahrt und gegenwärtig besitzen wir fast komplett, mit kleinen Ausnahmen, das gesamte Material, das damals auf diese Weise aus dem Lager gegangen ist. Ja, ist die Frage beantwortet. Herr Rechtsanwalt Göllner. Herr Präsident, ich habe die Fußnote gefunden, auf die ich mich berufen habe bei meiner Frage, die die Zeugin wahrscheinlich unwissentlich verneint hat. Es handelt sich um die Seite 75 des Heftes 3 und die Fußnote ist 48. Ja, darf ich wissen, was da drauf steht? Ja, ich kann es nicht wissen. Das, was ich gesagt habe. Seite 75. Ja, unten, die erste Fußnote. Fußnote Nummer? 48. 48. Im Block 20 des Stammlagers befand sich die Infektionsabteilung. Die Selektion führten auch SS-Männer durch, die im Sanitätsdienst standen, SDG, im Besonderen SS-Oberscharführer Josef Klär, SS-Unterscharführer Hans Nierzwicki, und André. Das steht aber nicht im Widerspruch zu dem, was die Zeugin gesagt hat. Das habe ich auch nicht erklären wollen, sondern ich wollte nur sagen... Würden Sie das einmal dazu sagen? Proszę Pani, w zeszycie trzecim, na stronie 75, adnotacja numer 48, jest powiedziane, że oprócz lekarzy dokonywali selekcji również sanitariusze, między innymi Józef Klär, Niedźwiecki, i Andre, glaube. Und andere. Und andere. Ich habe verstanden als Name Andre. I pozostali. Ja. Weiß nicht, ob w tej chwili nie pamiętam, prawda, czy ta adnotacja tam jest, ale jeśli napisana, to na pewno jest. Ja, im Moment erinnere ich mich nicht daran, ob solchen Vermerk dort auf dieser Seite steht, aber wenn es so ist, dann muss es wohl stehen. Ja, im Übrigen würde dieser Vermerk ja übereinstimmen mit dem, was die Zeugin gesagt hat. Denn die Zeugin hat ja gesagt, SS-Arzt war nur ein Begriff, unter den alle in dem Gesundheitsdienst tätigen Personen, also auch SDG, zu verstehen sind, nicht? Tak, ja. Pani zrozumiała, że właśnie nie, ten, to pojęcie lekarz SS oznaczało, że to nie był specjalnie lekarz, ale wszyscy, którzy należeli do służby zdrowia w obozie. Gdybym miała nazwisko lekarza, który przeprowadzał selekcję, podałabym go. Ale w dokumencie nie ma podane, kto przeprowadził selekcję. Podane jest, że selekcję przeprowadzono. Wenn ich den Namen desjenigen, der die Selektion durchgeführt hatte, gehabt hätte im Dokument, das ist aber nie dort angegeben, dann hätte ich den Namen auch angegeben. Ja. Es steht aber nur, dass eine Selektion stattgefunden hat. Ja. Ist damit die Frage beantwortet, Herr Rechtsanwalt Göllner, Herr Rechtsanwalt Küchler, Staatsanwalt Küchler, Sie wollten noch... Ja, gleich. Frau Zeugin, ich greife aus dem Kalendarium jetzt einmal wahllos eine Eintragung heraus, und zwar unter dem 4. Februar 1943. Heftnummer? Heftnummer 4. Proszę Pani, ja wyciągam tak sobie teraz notatkę, to co było zapisane w zeszycie 4. Pod datą 4. luty 1943. Dort steht unter dem 4.2.1943 RSHA, also Reichssicherheitshauptamt Transport aus dem Lager in Westerbork, 321 jüdische Männer und Knaben sowie 569 jüdische Frauen und Mädchen. Nach der Selektion lieferte man 48 Männer als Häftlinge ins Lager ein. Sie bekamen die Nummer so und so bis so und so, 52 Frauen bekamen die Nummer so und so bis so und so. Die restlichen 273 Männer und Knaben sowie 517 Frauen und Mädchen wurden vergast. Ich möchte Sie fragen, aufgrund welcher Unterlagen Sie Eintragungen wie diese, die sich ja zahlreich in dem Kalendarium befinden, haben machen können. Pytanie moje jest w tym kierunku. Na jakiej podstawie mogła Pani robić tego rodzaju stwierdzenie w kalendarzu? To pojawia się zresztą bardzo często, z dokładnym podaniem ilości. W jaki sposób doszło do tego? Na podstawie materiałów uzyskanych z Czerwonego Krzyża z Holandii. Das geschah anhand der Unterlagen, die wir vom Roten Kreuz in Holland bekommen haben. Ja, w muzeum posiadam tylko listy transportów. Ich, das heißt das Museum, wir besitzen lediglich die Listen der Transporte, które pod odpowiednią datą zanotowano liczbę przybyłych. Und dort wurde unter entsprechendem Datum angegeben die Zahl der angekommenen Männer i osobno kobiet. Und getrennt der angekommenen Frauen. Frage beantwortet. Nie ma przy transportach żydowskich nie ma podanej miejscowości skąd. Bei den jüdischen Transporten fehlt die Angabe des Ortes, woher sie kommen. Stąd zawsze wiem, że to jest transport żydowski. Daher weiß ich immer, dass es sich um einen jüdischen Transport handelt. Szukam w innych dokumentach pomocniczych. Danach suche ich in anderen Dokumenten Hilfsunterlagen. Czy w dokumentach figurują więźniowie, którzy by otrzymali numerację z tego transportu. Tatuaż. Ob dort die Häftlinge figurieren, die entsprechende Nummer, also die tätowierte Nummer, wie in diesem Transport bekommen haben. Czy są w innych dokumentach obozowych? Ob in anderen Dokumenten im Lager diese Nummern vorhanden sind. Jeśli przy tych numerach, jeśli przeżyli tacy więźniowie, czy ewentualnie figurują w dokumentach obozowych, podano holländische, prawda, Juden. Wenn also solche Häftlinge es überlebt haben, wenn sie also in irgendwelchen Lagerdokumenten vorhanden sind, dann steht es hinten holländische Juden noch. To utwierdza mnie, że transport jest z Holandii. Das bestätigt mir dann meine Annahme, dass dieser Transport aus Holland kommt. Szukam wtedy w materiałach otrzymanych z Holandii. Ich suche dann aus Materialien, die ich aus Holland habe, dokładnych danych dotyczących tego transportu. Die genauen Angaben, die diesen Transport betreffen. Holandia posiada dokładne zestawienia. Holland hat genaue Zusammenstellungen. Ja, Sie fragen beantworten. Ja, und wie kommen Sie auf die Zahl der Vergasten? A w jaki sposób pani przychodzi do liczby zagazowanych? Jeśli przybyło ich 1000, a do obozu została skierowana tylko liczba 48 mężczyzn i 52 kobiety, wtedy pozostali zostali zagazowani. Also wenn 1000 Personen angekommen sind und davon 48 Männer ins Lager kamen und 52 Frauen, dann ist der Rest vergast worden. Ja. Können Sie sich ist Ihnen der Begriff Bunker Jakob bekannt? Czy pani zna to pojęcie Jakub z bunkru? To imię jest mi znane z procesu Hessa i z procesu załogi oświęcimskiej. Dieser Name ist mir bekannt aus dem Verfahren gegen Höss und aus dem Prozess gegen die Besatzung in Auschwitz. Haben Sie einmal irgendwelche im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit irgendwelche Feststellungen darüber getroffen, wie der Jakob richtig hieß und wann er ins Lager kam, insbesondere welche Häftlingsnummer er erhalten hat? Czy pani kiedyś natknęła się w swoich pracach na to, jakie było nazwisko rzeczywiście tego Jakuba, kiedy on przybył do obozu i jaki miał numer? Tak. W tej chwili nie pamiętam. Ja, aber ich erinnere mich im Augenblick nicht daran. Ja. Wiem, że przybył transportem Żydów z Sokółki chyba. Sokółka. W 43 roku. Ich glaube, dass mit einem jüdischen Transport aus Sokółka 1943, glaube ich, angekommen ist. Mogę to ustalić. Ich kann das aber gerne feststellen. Nach meiner Rückkehr nach Auschwitz. Ja, das ist sehr liebenswürdig. Vielen Dank. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Frau Zeugin, beruhen die Eintragungen einmal auf Dokumenten, die von der SS stammen, dann auf Schriftstücken sonstiger Art, auf Mitteilungen der Widerstandsbewegung, aber auch wohl auf Mitteilungen von ehemaligen Häftlingen, die nach dem Krieg gegenüber dem Museum oder in Prozessen abgegeben wurden. To znaczy, że jeśli ja panią dobrze zrozumiałam, to wszystkie wszystko to, co jest zawarte u pani w tej pracy, oparte jest na następujących dokumentach. Dokumentach SS, innych dokumentach materiałów dokumentalnych, następnie na materiale ruchu oporu, następnie o jednocześnie też na tych danych, które podane pani zostało przez byłych więźniów Oświęcimia w trakcie rozmaitych procesów. Tak, jak również na wszelkich publikacjach, które ukazały się zarówno w Niemieckiej Republice Federalnej, jak i w Izraelu, w Anglii, w Polsce. Ja, und darüber hinaus stütze ich mich noch auf Veröffentlichungen, die sowohl in der Bundesrepublik als auch in Israel und auch in Polen erschienen sind. Korzystałam dużo na przykład z publikacji Raimunda Schnabla, Macht ohne Moral. Ich habe zum Beispiel auch sehr viel gewonnen und benutzt die da auf dem Werk von Raimund Schnabel. Schnabel. Macht ohne Moral. Macht ohne Moral. Frau Zeugin, ich weiß, dass ich Ihr Gedächtnis sehr beanspruche, wenn ich an Sie folgende Frage stelle. Es wird behauptet, dass im März 1943 eine ganze Anzahl von Kindern aus Samosch in Auschwitz durch Phenolinjektionen getötet worden sind. Ich kann es also jetzt im Moment. 23. Februar, Seite 77. Seite 77 in dem Heft von 1943 am 23. Heft 4. Am 23. Februar. Da ist also ausgeführt, dass 39 Knaben im Alter von 13 bis 17 Jahren durch Phenolinjektionen getötet worden sind, dass dies der Angeklagte, der hier angeklagte damalige SS-Unterscharführer Schärpe, getan habe. Und dann sind auch noch die Lagernummern genau angegeben. Können Sie dazu heute hier sagen, wie Sie im Einzelnen zu dieser Eintragung gekommen sind? Proszę Pani, ja wiem, że dosyć dużo wymagam od Pani w tej chwili, ale stwierdzonym jest w zeszycie czwartym pod datą 23 lutego 1943, że dosyć duża, znaczy 39 chłopców w wieku od 9 do 17 lat, dzieci z Zamościa, zostały zaszpilowane i że dokonał tego oskarżony tutaj był Unterscharführer Schärpe. Co ja, Pani by mogła nam dzisiaj powiedzieć, na jakiej podstawie doszła Pani do tego wniosku? W paru zeznaniach więźniów było podane nazwisko Schärpe. In einigen, ale w tej nie pamiętam, którzy twierdzili, że to był Schärpe. In einigen Erklärungen von ehemaligen Häftlingen wurde der Name Schärpe genannt. Aber ich kann jetzt im Augenblick nicht sagen, wer, also wie die Namen von diesen Häftlingen sind, die Schärpe erwähnt haben. Mogę te nazwiska podać po powrocie do... Ich bin aber in der Lage, Ihnen diese Namen anzugeben, nach meiner Rückkehr nach Hause. Ja, nein, es interessiert mich in diesem Zusammenhang nur, woher Sie das haben. Also den Namen Schärpe haben Sie von ehemaligen Häftlingen sicherlich nach dem Kriege erfahren. Mnie chodzi o to, skąd, na jakiej podstawie Pani to zapisała. Więc nazwisko Schärpe Pani posłyszała od byłych więźniów już po wojnie. Po wojnie. Jawohl, nach dem Kriege. Ja. Wie konnten Sie nun feststellen, dass diese Knaben gerade diese Nummern hatten, diese Lagernummern, die in dieser Eintragung aufgeführt sind? W jaki sposób mogła Pani stwierdzić numery, że właśnie ci chłopcy mieli tego rodzaju numery obozowe? Więc to są, to jest transport Zamojszczyzny. Das ist ein Transport aus der Gegend von Zamość. I te numery pochodzą z tego transportu. Und diese Nummer stammen aus diesem Transport. W tej chwili trudno mi jest powiedzieć, nie pamiętam, być może, że miałam daty ich, że miałam numer, datę śmierci i datę urodzenia. Nie jestem tego pewna. Im Augenblick bin ich nicht ganz sicher, ob meine Antwort richtig ist, aber ich glaube, dass ich die Angaben hatte über ihre Nummer, Datum des Todes und Geburtstag. Gilt das, was Sie uns eben gesagt haben, auch für die Eintragung vom 1.3.1943, wo sich dasselbe nur in größerem Umfang abgespielt hat? Palitsch aus dem Lager Birkenau 80 Knaben im Alter von 13 bis 17 Jahren gebracht hat, die dann auch abgespritzt worden sind. Czy to samo Pani może nam powiedzieć na temat tej notatki, która pochodzi z 1 marca 1943, a dotyczy już większej ilości, 80 chłopców zamordowanych przez Palicza? Czy to na tej samej podstawie? Na tej samej podstawie. Ja auf derselben Grundlage. Tak, tu jeszcze poza tym są materiały ruchu oporu wymienione. Hier sind auch Angaben aus dem, aus dem, aus der Untergrundbewegung erwähnt. Ja. Das haben Sie ja dort. Ja. Ich kann mich erinnern, Frau Zeugin, unter den vielen Dokumenten, die damit im Zusammenhang stehen, eine Todesmeldung gesehen zu haben von zwei Knaben, die von Birkenau kamen, aus Zamość waren, und dann wurde eine Todesursache vermerkt, das ist unter dem 1.3. Handelt es sich dabei um, nach Ihrer Meinung, um diese Kinder? Mnie się wydaje, bo bardzo dużo widziałam dokumentów, ale zdaje mi się, że miałem meldunek śmierci, widziałem, miałem w ręku meldunek śmierci dwóch chłopców, którzy byli z Brzezinki, pochodzili z Zamościa. I tak jest. Notatka jest z 1 marca. Czy to dotyczy tego samego transportu? To jest ten sam transport, ale ci dwaj chłopcy zostali osobno chyba zamordowani. Jeden nazywał się Rycyk, drugi Rycaj. Rycyk? Rycyk. Rycyk? Rycaj. Rycaj. Ja, das ist derselbe Transport, aber diese beiden Jungen wurden getrennt, ermordet, von den anderen getrennt. Und an die Namen erinnere ich mich, das ist Rycyk und Rycaj. Herr Staatsanwalt, Küchler nicht mehr. Herr, ich habe dann keine Frage mehr, danke. Auch Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Dr. Kaul. Ich habe eine Frage. Ja. Frau Zeugin, kann es trotz der von Ihnen geschilderten Arbeitsweise, wie das Kalendarium zustande kam oder kommt, doch möglich sein, dass bestimmte Lagervorkommnisse nicht erwähnt werden in dem Kalendarium? Proszę Pani, czy jest... Kann es möglich sein, möglich ist alles. Es ist die Zeit, diese Frage zielt nicht auf eine Tatsache und ist keine zulässige Frage. Ja, sie zielt aber hin auf die Art der Bearbeitung, über die diese Zeugen ja jetzt gerade gefragt werden sollen. Ob diese Urkunden, die sie hat und diese Mitteilungen so erschöpfend sind, dass alle Dinge, die im Lager sich abgespielt haben, drin enthalten sind. Ich möchte sagen, dass schon allein ohne die Situation im Einzelnen zu kennen, die Antwort sehr leicht zu geben ist, nach meinem Dafürhalten, kann bei einer solchen Bearbeitung nur das verwertet werden, was da ist. Was nicht da ist, kann nicht verwertet werden. Wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass mehr passiert ist, als wirklich da wäre. Ja. Ich möchte meinen Widerspruch gegen die Frage aufrechterhalten, denn ich halte die Frage nicht für zulässig aus den angeführten Gründen. Gut, da werden wir darüber entscheiden. Ich schließe mich der Frage an, mit ausdrücklichem Hinweis auf das Beweisthema, zu dem die Zeugin unter anderem benannt ist, der 24. Dezember 1990. Überflüssig dazu etwas zu sagen. Ich darf gleich eine zweite Frage anschließen. Ich möchte mich noch dem Widerspruch des Herrn Dr. Laternza anschließen. Herr Präsident, es kann immer nur nach einer Tatsache gefragt werden. Ein Zeuge ist zur Bekundung von Tatsachen. Ja. Deshalb ist eine Frage, kann etwas möglich sein, das ist nicht die Frage nach einer Tatsache. Tatsache setzt voraus, dass etwas geschehen ist. Moment, Herr Rechtsanwalt Stolling, ich kann nur wiederholen, was ich bereits dem Herrn Dr. Laternza gesagt habe. Die Tatsachen, über die diese Zeugin Aussagen machen soll, besteht ja gerade in der Art der Bearbeitung dieser Auschwitz-Hefte. Und über diese Tatsache soll sie gefragt werden, wie nämlich die Bearbeitung zustande kommt und ob die Auschwitz-Hefte eine lückenlose Darstellung der damaligen Vorgänge bin. Das ist aber nicht gefragt, Herr Präsident. Fragt, der hat doch nicht gefragt. Kann es möglich sein? Eine Frage, die so beginnt, ist immer falsch. Ja, gut, das ist meine Auffassung. Entspricht meine Formulierung dem Inhalt Ihrer Frage? Vollkommen, und es ist diese Wortspielerei ist so lecker. Also, ich halte meinen Widerspruch aufrecht. Schön, und da wird die Frage fallen gelassen, und der Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul stellt die Frage nun in der Fassung, stellt das Kalendarium in den Auschwitz-Heften eine lückenlose Darstellung der Vorkommnisse da, oder ist es möglich, dass auch diese ist es möglich, dass gewisse Vorgänge nicht erfasst sind? Ich ganz widerspreche dieser ganz Frage. Richtig, Herr Präsident. Widersprechen Sie. Jawohl. Ja. Ja, bitte schön. Haben Sie alles Material, was Ihnen in Auschwitz vorliegt? Verzeihung, Herr Landgerichtsrat, dass ich unterbreche. Wollen wir doch erst dieses Fragen. Herr Präsident hatte mir das Wort erteilt. Und ich habe gerne das Gefühl, dass Herr Präsident die Verhandlungsführung hat. Sicherlich. Aber ich möchte, dass doch endlich einmal klargestellt wird, dass das hier nicht zum Prinzip wird, dass, wenn ich einmal eine Frage stelle, sofort von ganz bestimmten Seiten, nur lediglich um diese Dinge zu perforieren, irgendwelche Widersprüche erfolgen. Dann sollte, bitte ich, das Hohe Gericht, ich wiederhole das noch einmal, durch die Art der Zurückweisung dieses Widerspruches klarzustellen, dass mir das mir zustehende, prozessual zustehende Fragerecht... Ja, also da wollen wir doch zunächst mal die Frage insoweit stellen, als ihr nicht widersprochen worden ist, und das war der Teil, stellt dieses Kalendarium eine lückenlose Darstellung der Vorkommnisse in Auschwitz dar? Ja, Herr Vorsitzender, das ist auch keine Zulassung. Sie haben es aber nicht widersprochen. Ich kann doch jetzt widersprechen, was ich hiermit tue. Das ist ein Urteil, was von der Zeugin abverlangt wird. Sie ist nach Tatsachen zu befragen. Und nach sonst nicht das Urteil und die Schlüsse hat das also Sie widersprechen auch. Ich wieder auf dieser Sprache. Ich bitte um eine werden wir entscheiden, ja. Ja. Schön. Herr Rechtsanwalt, ich habe noch eine Frage mit Rücksicht auf die Befragung durch den Herrn Staatsanwalt Küchler. Frau Zeugin, im Heft 4 auf der Seite 69 findet sich etwa in der Mitte der Seite unter dem 26. Januar 1943 eine Eintragung RSHA-Transport Juden aus dem Ghetto in Sokolka. Sokolka. Bei mir steht Kolka, ich kann kein Polnisch. Sokolka, ja. Jawohl. So und so viele wurden ins Lager aufgenommen und so weiter. Könnte es sein, dass der Bunker Jakob mit diesem Transport gekommen ist? Proszę pani, w numerze czwartym zeszytów oświęcimskich na 69. stronie jest zanotowane 26 stycznia 43 transport RSHA z getta w Sokółce. Czy istnieje możliwość, że ten właśnie Jakob z bunkra przybył tym transportem? Wydaje mi się, że tak. Nie jestem w tej chwili na 100% pewna. Es scheint mir so zu sein, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Welche Eintragung meinen Sie? To jest możliwe do sprawdzenia. Auf der Seite 69, Herr Präsident. 26, der erste RSHA-Transport. Es ist der einzige Eintrag über einen RSHA-Transport unter dem 26.01. Juden aus dem Ghetto von Sokolka. Jawohl. Ja, und was wollen Sie jetzt wissen, ob darunter der Bunker Jakob gewesen sein kann? Die Zeugin hatte vorhin gesagt, sie glaube sich zu erinnern, dass er in einem Transport aus Sokolka gekommen wäre. Ich habe ihr jetzt die Stelle, in der dieser Transport gekommen ist, in den Heften gesagt. Also wenn das eine zulässige Frage ist, dann kann ja die andere schließlich auch nicht unzulässig sein, nicht? Dass in dieser verlesenen Erklärung des Jakob Gottschelicek vom 15.01.46 als Häftlingsnummer die Nummer 93.830 angegeben wurde. Und die Nummer 93.830 fällt unter diesen Transport. Wir wissen ja gar nicht, ob die Urkunde von dem Jakob stammt. Das ist eine andere Frage. So, das ist die Frage beantwortet. So, wir werden jetzt noch eine Frage. Ja. Frau Zeugin, in dem Ausschussheft 4 haben Sie auf den Seiten 85, 87, 88 und 109 jeweils die Daten... Entschuldigen Sie bitte, 85, 87, 88 und 109 jeweils die Daten über die in Betriebnahme Übergabe der Krematorium 4, 2, 5 und 3 angegeben. Es ergibt sich aber aus den Eintragungen nicht, aus welchen Materialien, aus welchen Unterlagen Sie diese genauen Daten entnehmen konnten. Może pani Wydziałowska poszukać w zeszycie czwartym na stronicy 85, 87, 88 i 109. Chodzi o przekazanie, o przyjęcie, o wejście w działalność krematoriów 4, 2, 5 i 2. Tu nie jest jednak podane, na jakiej podstawie pani doszła do wniosku, że one wtedy zaczęły działać, te krematory, na jakiej danej? Na podstawie... Jest w tym samym zeszycie fotokopia dokumentu kolaudacyjnego, w którym podane są daty uruchomienia krematoriów. Gerade in demselben Heft ist eine Fotokopie eines Dokuments, wo es angegeben ist, wann die Übernahme der Krematorium erfolgt hat. Ja, diese Fotokopie hat nun hier bei uns kein Datum und keine Unterschrift. Deswegen will ich von Ihnen wissen, ist das eine vollständige Fotokopie aus den Akten der Bauleitung? Deswegen frage ich ja gerade. Ja, zum Beispiel, das 117 ist das. Zum Beispiel 22.03.43 Krematorium 4. Richtig, aber ich möchte von Ihnen wissen, ob das Original aus den Akten der Bauleitung entnommen ist. Ale czy oryginał został wzięty z materiałów Bauleitungu, kierownictwa budowy? Tak jest. Jawohl. Ich bitte nunmehr die Zeugen, wenn keine Fragen mehr sind, auch von Seiten der Angeklagten keine Erklärungen mehr gewünscht werden. Ja. Bitte ich die Zeugin zunächst einmal hinten Platz zu nehmen und den Zeugen Krauch vorzutreten. Ja? Herr Krauch, Ihre Beeidigung ist angeordnet worden. Können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Es ergeht Beschluss. Die Frage des Rechtsanwalts Dr. Kaul wird in vollständiger Erfassung zugelassen. Haben Sie alles vorliegende Material in den Kalendarien der Auschwitz-Hefte verarbeitet oder sind nach Drucklegung der Kalendarien noch weitere Einzelheiten bekannt geworden, die bei Drucklegung nicht berücksichtigt werden konnten? Pytanie jest tego rodzaju, proszę Pani. Czy przy opracowaniu kalendarza zużytkowane zostały wszystkie dane, które w tym czasie były do Pani dyspozycji, czy po wyjściu już kalendarza okazały się, zostały znane Pani jakieś fakty, które nie zostały objęte w swoim czasie kalendarzem? Wtedy, kiedy pisałam kalendarz, korzystałam z wszystkich dostępnych materiałów w muzeum. Damals, als ich das Kalendarium geschrieben habe, benutzte ich sämtliches mir, das ganze mir zugängliche Material im Museum. Ja. W późniejszym okresie czasu napłynęły do muzeum materiały, które w momencie pisania i wydawania drukiem nie były mi dostępne. Später bekamen wir verschiedene andere urkundliche Unterlagen, die damals, als ich dieses Kalendarium verfertigt habe, mir nicht zugänglich waren. Das Kalendarium war aber bereits geschrieben und teilweise veröffentlicht. Dlatego kalendarz wydarzeń obozowych posiada kartotekę dzienną do każdego faktu. I w tej chwili ja stale uzupełniam lata ubiegłe. To, co już napisałam, jest uzupełniane. Aus diesem Grunde haben wir zu diesem Kalendarium noch eine Kartei der Angaben, die später dazugekommen sind, die Ergänzungen und neue Daten, so dass jetzt im Laufe der Zeit diese Arbeit ergänzt und neu gearbeitet wird. Und damit ist die Frage, die Sie vorhin stellen wollten, bearbeitet, Herr Rechtsanwalt. Beantwortet. Nein, die Frage, die Sie umgewandelt haben, ist beantwortet. Ja, und damit ist auch Ihre Frage beantwortet, denn es geht ja nun hier hervor, dass das Kalendarium keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Da ich nicht kleinlich bin, sage ich ja. Ja. Und das ist nämlich ein Schluss, den nicht die Zeugin ziehen kann, sondern den das Gericht ziehen muss. Danke. Ich wollte nur sagen, die Frage nach Rechtsberatung durch das Gericht ist sie dann zulässig geworden. Also, damit sind die Fragen an die Zeugin erledigt und ich frage die Zeugin, ob sie bereit ist, das, was sie ausgesagt hat, mit gutem Gewissen zu beschwören. Proszę Pani, Pani zeznanie jest zakończonym. Czy gotowa jest Pani z czystym sumieniem zaprzysiąc na to, co Pani nam tu powiedziała? Tak jest. Jawohl.